schon gemacht, alles schon getan, alles bis ans Ziel gebracht, auf und abwärts wie die Achterbahn. Alles schon gehört, alles schon gesehen, alles in der Hand gehabt, weggelegt, vergraben und versenkt. Alles war auf Leerlauf eingestellt. Dann kamst du, jetzt flieg ich durch die Welt. Ich sing. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Mittendrin, immer alles mitgespielt, immer auf der Flucht nach nirgends hin. Immer mit der Angst, dass man was versäumt, dass das plötzlich alles war, abgeräumt, verschüttet, ausgeträumt. Manchmal spürt man, wie die Zeit anhält. Dann kamst du, jetzt flieg ich durch die Welt und sing. Na, na, na, na, na, na, na, na. Jetzt flieg ich durch die Welt.